Es gibt zwei Richtungen von buddhistischer Meditation. Eine ist Samatha, andere ist Vipassana. Generell Samatha heißt Konzentrationsübung. Vipassana Weisheitsübung oder Weisheitsmeditation, die Übung zur Weisheit führt. Samatha Konzentrationsmeditation hat 40 verschiedene Arten oder Übungen. Vipassana ist generell fünffach, damit man eigene Weisheit entwickeln kann und am Ende die Wahrheit, Realität realisieren kann. Das ist Vipassana. Viele Übungen von buddhistischer Meditation können nicht nur von Buddhisten geübt werden, sondern für allen. Von allen Menschen, die zu allen religiösen, philosophischen oder wissenschaftlichen Kenntnisse, Bereiche, Rituale und Kulturen haben. Buddhistische Meditation generell könnte geübt werden. Es gibt nur ein paar Arten oder ein paar Teile, die nur von Buddhisten geübt werden können. Sonst können alle ohne Problem können alle die üben. Die alle Menschen zu Buddha gekommen sind, wurden keine Buddhisten, weil bevor sie Buddha getroffen haben, hatten sie andere unterschiedliche Religionen und unterschiedliche Gedanken, Praxisen. Aber wenn sie nach Buddha gekommen sind, wurden und wenn sie die Lehre von Buddha gehört und verstanden haben und geübt haben, sie wollten als Buddhisten in dem Weg weitergehen. Am Ende haben sie alle das Leiden beendet und Frieden erlangen. Daher, am Anfang braucht man nicht oder muss man gar nicht ein Buddhist zu werden. Buddha wollte nicht die Zahl von seine Gläubigen ermehren. Er wollte, sondern glückliche Menschen in dieser Welt zu sehen. Daher hat er keine Religion gelehrt, sondern einen Weg zum glücklichen Leben gelehrt. Daher können wir alle trotz unserer eigenen religiösen Sichten, können wir diese Lehre von Buddha als eine Philosophie oder als einen Lebensweg üben. Wir haben über So I hoped Teile von buddhistischer Meditation was gelernt. Dann können wir wissen, wie diese Samatha-Meditation zur Konzentration führt und wie Vipassana zur Weisheit führt, wissen. Wir können zum Beispiel über unseren Atem Konzentration bilden. Wir alle atmen. Wenn wir einatmen, können wir das fühlen. Und ausatmen können wir auch. Atem ist sehr wichtig für alle Lebewesen generell. Buddha hat diese wichtige Teil vom Leben als einen wichtigen Teil von Frieden konvertiert oder genommen. Er hat diese besondere Meditation, um ein Buddha zu werden, um die Erleuchtung zu erlangen, geübt. In dem Tag, dass er Buddha geworden war, dass er erleuchtet hat, hat er diese besondere Meditation, Atemmeditation, geübt. Aber das ist nicht die einzige Meditation, das in Buddhismus gelehrt worden, sondern es gibt viele verschiedene Übungen. Aber jeder Wissen im Namen Vipassana-Meditation, diese besondere Atemmeditation, das gehört nicht nur zu Vipassana, sondern auch zu Samatha, zur Konzentration. Wir können ruhig mit geschlossenen Augen über unseren Atem achten, wie wir einatmen und wie wir ausatmen. Es ist nicht einfach, um jeden Atem zu achten. Es ist schwer, weil wir haben so viele tausende unterschiedliche Gedanken, die in kurzer Zeit zu unserem Geist kommen. Oder wir haben so viele Gedanken, unterschiedlich. Buddha hat einmal den Geist oder Mentalität von Menschen zu einem guten Beispiel genommen und erzählt. Buddha hat gesagt, unser Geist oder unsere Gedanken sind wie eine Affe. Wir alle haben Affen gesehen. Ein Affe kann nicht eine Sekunde ohne zu bewegen, ohne sich zu bewegen, bleiben. Kann nicht eine Sekunde ruhig bleiben. Er guckt hier, er guckt da, er passt was an, er versucht was zu essen oder kauen und macht irgendwas. Bleibt gar nicht ruhig. Unser Geist ist auch genauso. Er kann nicht ein paar Sekunden in einem Gedanken konzentriert bleiben. Es ist sehr schwierig. Daher, auf den Atem zu beachten, ist auch genauso schwierig. Wir können es fühlen, wir können es sehen, wissen, wie unser Geist oder Gedanken überall laufen. Daher, einfach den Versuch ist auch sehr wichtig, um Konzentration zu kriegen. Den Versuch ist auch wertvoll. Daher können wir erst versuchen, um den Atem zu bleiben, ohne den Geist überall laufen zu lassen. Buddha hat dafür eine gute Übung gelehrt. Können wir, wenn wir einatmen, über unsere Nase die Gefühle achten. Wir fühlen, wenn wir einatmen, wie den Atem reingeht. Wenn wir ausatmen, wenn das rauskommt. Am Ende der Nase oder auf Lippen können wir das fühlen. Man kann 2-3 Mal tief ein- und ausatmen, um das zu fühlen. Dann können Sie nur in diesem Platz achten, konzentrieren, wie Sie einatmen, wie Sie ausatmen. Erstmal muss man nur diese Übung machen, zu fühlen, wie wir einatmen, wie wir ausatmen. Wenn wir damit einigermaßen geübt haben, können wir langsam achten, ob wir ein langes Einatmen haben oder kurzes haben. Genauso auch im Fall von Ausatmen. Lange oder kurze oder mittlere können wir das fühlen oder sehen, geistlich. Das hilft uns, auf jedem Atem zu achten. Wir wissen schon, wenn wir das machen, unser Körper. Normalerweise hat unser Körper viele unterschiedliche Gefühle. Wir fühlen irgendwo wehtun, wir fühlen irgendwas anders, oder wir fühlen, dass wir bewegen müssen, oder was anderes. Aber wenn wir richtig auf diesen Atemmeditation sind, können wir fühlen, dass der Körper wird leichter. Die Schmerzen gehen langsam weg. Stress geht langsam weg. Wir fühlen uns leichter. Damit können wir Glück erfinden. Glück fühlen, geistlich und körperlich. Das ist ein Ergebnis von Meditation, das wir im selben Moment fühlen können, erfahren können. Man wird glücklich. Körperliche Schwierigkeiten gehen weg. Man wird auch gesund damit. Wenn man geistlich zufrieden ist, glücklich ist. So viele Krankheiten gehen weg von uns. Es gibt so viele Krankheiten, die nur wegen falscher Gedanken, schlechter Gedanken passieren. Daher können wir 50% von diese Krankheiten vermeiden, wenn wir richtig Glück von der Meditation oder buddhistischen Übung finden. Das hilft uns in solcher Weise auch. Nicht nur, um Frieden zu erlangen, sondern auch, um körperlich, geistlich gesund zu werden. So können wir über die Gefühle achten, wenn wir einatmen und ausatmen. Was fühlen wir körperlich? Ne? Ob irgendwo weh tut oder ob wir bequem haben, wie wir sitzen sind, bleiben, ob wir müde sind oder nicht. Das alles können wir fühlen. Buddha hat uns gelehrt, wir müssen über körperliche Aktivitäten achten. Wenn wir sitzen bleiben, müssen wir wissen richtig, dass wir sitzen bleiben. Wenn wir bewegen, müssen wir achtsam bewegen. Nicht einfach bewegen, sondern achtsam bewegen. Ne? Damit können wir die Konzentration entwickeln. Also erst einatmen wir, ausatmen wir achtsam. Wir fühlen und wir sehen geistlich jedes Atem, die reingehen und rausgehen. Und dann versuchen wir zu achten, ob dieser Atem lang, mittel oder kurz ist. Jede Einatmen und Ausatmen. Und dann können wir auch auf die Gefühle achten, wie wir sind, welche Gefühle kommen. Und auch die Gedanken, welche Gedanken zu uns kommen. Wie ich gesagt habe, können wir nicht in einem Platz geistlich bleiben, ohne das überall laufen zu lassen, weil automatisch kommen unterschiedliche Gedanken. Aber wenn wir meditieren, versuchen wir, auf einem Objekt zu bleiben. In diesem Fall auf dem Atem. Dann die alle Gedanken, die kommen, wollen wir gehen lassen. Nehmen Sie nicht den so stark wahr, sondern lassen Sie sie weggehen. Wie sie kommen, lassen Sie sie gehen. Wir brauchen nicht die reinnehmen und damit kämpfen. Warum? Die haben gar keinen Wert. Wert ist immer irgendwas, das wir geben. Wenn wir keinen Wert geben, wenn sie keinen Wert haben, sie gehen weg. Manchmal, wir denken über einen Feind von uns. wenn wir über ihn oder ihr denken, kriegen wir Ärger. Wenn wir darüber nicht denken, kriegen wir keinen Ärger. Daher, wir müssen nicht zu unseren schlechten Gedanken einen Wert stellen, Wert geben. Lassen Sie sie einfach gehen. Bleiben Sie auf Ihrem Atem. Ich atme ein, ich atme aus. Damit können wir ganz gut Konzentration entwickeln. Jetzt ist die Zeit, um Sie ruhig, was ich gerade erzählt habe, zu üben. Versuchen Sie, nur auf den Atem zu konzentrieren, achtsam werden. Lassen Sie nicht einfach alle Gedanken reinzukommen, sondern lassen Sie sie weggehen, wie sie kommen. Und wenn Sie irgendwelche körperliche Gefühle haben, können Sie darüber auch achten. Okay, ich habe solche Gefühle, aber momentan beachte ich nicht, sondern beachte ich nur auf den Atem. So kann man richtig diese Meditation üben. Okay, jetzt versuchen Sie ein paar Minuten, um diese Atemmeditation zu üben.